my name is famous in the street. Famous in the street, cause my tags don't scrape. My name is famous in the street. Du bist fast überall zu Hause und hast schon fast die ganze Welt gesehen. Und die halbe Welt, auch dich, doch du gefällst nicht jedem. Die meisten deiner Freunde geben dir ihren eigenen Namen. Dein Vater ist Amiland und Hip-Hop ist deine Mom. Und deine Freunde bestimmen, wie du aussiehst, was du machst, wo du auftauchst und auffliegst. Du bist groß und klein, oben und unten. Und so mancher hat dich sogar schon auf dem Boden gefunden. Dank dir ist die Bahn nicht rot, Deutschland nicht arbeitslos. Doch bist du groß und farbenfroh, ist die Strafe hoch. Der Schaden groß, doch es ist alles nur Fassade. Und trotzdem bist du echt, manchmal Tage, manchmal Jahre. Du kommst meist geschlichen und gehst mit Gebrüll, da dein Gastgeber dich nicht stets nicht so will. Und das vielen das nötige Auge, um dich zu entdecken, fehlt. Liegt nicht an dir, da du an jeder zweiten Ecke stehst. Manche sehen dich zwar, doch blicken dich nicht. Und manche kennen dich zwar, doch wissen nicht, wer du bist. Deshalb fragen sich die meisten, wer ist es und weiß es. Doch selbst für die, die's wissen, bist du ein dickes Geheimnis. Gemeint. Machst Leute baff und baff ist auch dein größter Feind. Und du wurdest schon echt mit allen Wassern gewaschen. Und das Ganze gibt's auch schriftlich in massenhafte Akten. Du bist zahlreich versehen, buchstäblich zu nehmen. Sprühst vor Farben und Ideen, ja du bist täglich zu sehen. Du bist ein Phänomen, eine Leidenschaft, voller Euphorie. Leute geben sich die Kanne, wenn sie mit dir um die Häuser ziehen. Doch vielleicht ist dann in 100 Jahren jeder Zaun zu hoch und Kameras unsichtbar. Und vielleicht gibt's sich irgendwann nur noch auf Spielkonsolen, auf T-Shirts von Dieter Bohlen bei MTV zu holen. Doch zum Glück gibt's noch genug, die für dich zwar nicht gerade stehen, doch dafür nur für dich zig Jahre auf die Straße gehen. Das Problem, die Vernunft, denn unser Staat ist gegen dich. Und das Gewissen klagt, wenn die Aktion bei Nacht und Nebel ist. Ihr wisst, was ich mein, wenn ihr die Scheiße hier liebt. Doch das Gefühl, wenn man einen guten Zug einfahren sieht, toppt nichts. Und deshalb freue ich mich über jeden da draußen, der mit dir befreundet ist.